Ökosysteme wiederherstellen. Naturschutz ist ohnehin nur ein Mittel, wenn auch ein wichtiges, mit dem man Biodiversität sichern und wieder steigern kann. Eine weitere Möglichkeit bietet die sogenannte Renaturierung, mit der man Ökosysteme gezielt wiederherstellt. Es ist zwar einfacher, besser und günstiger, natürliche Lebensräume zu schützen, statt sie erst zu übernutzen, damit ökologisch zu entwerten und danach die Biodiversität wiederherzustellen. Aber auch das Letztere ist möglich und angesichts der schon verlorenen Vielfalt absolut angezeigt. Wälder wieder aufzuforsten ist eine Option dafür. Das kann sowohl in den gemäßigten Breiten als auch in den Tropen funktionieren. Wichtig ist allerdings, dass sich die neuen Wälder aus diversen einheimischen Baumarten zusammensetzen und keine Monokulturen entstehen, womöglich gar mit exotischen Arten aus anderen Weltgegenden. Wieder aufgeforstete Flächen mit einer guten Mischung angestammter Arten können die ursprüngliche Biodiversität im Laufe der Zeit fast wiederherstellen. Dafür gibt es verschiedene Studien und Belege. Im Kakamega Forest in Westkenia zum Beispiel wurde ein ursprünglicher, aber dann teilweise abgeholzter Regenwald zwischen 1940 und 1960 wieder aufgeforstet, mit unterschiedlichen Baummischungen. Bei Untersuchungen um das Jahr 2005, also mindestens 45 Jahre später, unterschieden sich die neuen Wälder kaum von den alten. Sie ähnelten sich in den Vogelgemeinschaften und sahen auch auf Satellitenbildern nicht anders aus als relativ ungestörte Reste des Regenwaldes, die es dort in der Gegend auch noch gibt. Dieses Ergebnis ist nicht untypisch. Eine weitere große Literaturanalyse, bei der Studien über 77 tropische Wälder auf den Grad ihrer Erholung hin verglichen wurden, kam zu ähnlich ermutigenden Ergebnissen. Böden und Pflanzen hatten schon nach weniger als 10 Jahren fast wieder ihre ursprünglichen Funktionen erreicht. Zu 90%. Die Wälder brauchten 25 bis 60 Jahre, um bezüglich ihrer Diversität den Ausgangszustand in etwa zu erreichen. Allerdings dauerte es bei der Zusammensetzung der Arten und der Biomasse mehr als 120 Jahre, bis die Narbe gewissermaßen verheilt war. Mit anderen Worten, Wälder wiederherzustellen lohnt sich auf jeden Fall, auch aus Gründen des Klimaschutzes. Aber das Ganze braucht Zeit. Eine Entspannung tritt erst mittel- bis langfristig ein.